ist. Wieder Seemann seinem Schiff vertraut, so vertraut er seiner Seemannsbraut. Warte, mein Mädel, dort in der Heimat, bleibt mir immer treu, Mädel, ahoi! Und mach mir das Herz und den Abschied nicht schwer, küss mich und bleibe nur nicht. Gern blieb ich bei dir, doch mein Mut mich was mehr, ruft mich die halbe Pflicht. Warte, mein Mädel, dort in der Heimat, bald kommt der Tag, wo mein Mund dich wieder küsst. Glaube, mein Mädel, dort in der Heimat, dass mein Herz dich niemals vergisst. Wie er Seemann seinem Schiff vertraut, so vertraut er seiner Seemannsbraut. Warte, mein Mädel, dort in der Heimat, bleibt immer treu, Mädel, ahoi!